WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Es ist schon wieder tiefe Nacht, 1 Uhr und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Andreas und ist 54. Hallo Andreas. Ja, hallo Jürgen. Hallo, hallo. Freut mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Über was reden wir denn? Und zwar habe ich auf Bezug nehmend auf diesen Anruf am Montag von diesem LKW-Fahrer, der Parkplätze auch, also es ging um Sexsucht. Genau. Der wie gesagt, zwanghaft Parkplätze anfuhr und um da Sex zu finden um mit Abenteuer Männern. Um Abenteuer dazu haben. Genau. Aber er suchte ja keine Beziehung, sondern nee. Er wollte nur eben diese, den Sex. Den Sex, ja. Genau. Schmutzigen Sex. Ja, den schmutzigen Sex. Genau. Und bei mir war es eigentlich genauso und das auch ganz extrem. Also, dass ich, also praktisch von, wann war es, 87 bis 99 auf diesen Plätzen war. Und so lange? Ja. So lange. Fast 20 Jahre. Ne, 10 Jahre. Ja, 10 Jahre. 10 Jahre, genau, ja. Ja, rechne. Also wirklich zwanghaft, dass man sogar Gefahr läuft, also seine Arbeit aufs Spiel zu setzen oder wie auch immer. Nicht, dass man, wie gesagt, jeden, also Mittag und abends fuhr ich dann dahin, zu diesem Platz. Wir sind hier ziemlich auf dem Lande und es gibt hier keine Möglichkeiten, also jetzt, es gibt keine... Okay, du warst nicht LKW-Fahrer. Nein. Nein, nein, ich war in, sagen wir mal, in der Firma. Okay, ja. Du bist ganz einfach mit deinem PKW dahin gefahren, weil du wusstest, da ist Sex angesagt auf dem Parkplatz. Ja. Hast du dort Männer gesucht oder Frauen? Männer. Männer. Männer. Das war ein reiner Schwulentreffpunkt. Und jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag. Und das ganze Jahr durch? Das ganze Jahr durch. Das war sogar im Winter. Also ich habe wirklich bei Minusgrade, man hat nachher dann auch Leute, die auch ständig dahin kamen, kennengelernt. Ich war auch immer darauf aus, ich wollte jetzt nicht so wie dieser LKW-Fahrer, wollte ich nicht nur Sex, sondern ich war so vermessen, dass ich dachte, dass ich vielleicht dort jemanden kennenlernen könnte. Ach so, das war sogar die Illusion, dort eine Liebe zu finden. Richtig. Das ist natürlich Wahnsinn. Eine Beziehung. Eine Beziehung. Wie lange hast du dich denn jeweils dann auf diesen Parkplätzen aufgehalten? Oh. Wie gesagt, ich habe meine Mittagszeit sogar überzogen, hatte Ausreden, nicht, dass ich dann nachher, oder manchmal sogar, dass ich dann dachte, ja, ich müsste zum Arzt oder wie auch immer, und fuhr dann in Wirklichkeit zu dem Platz hin, nicht? Also, das dauerte dann schon eine ganze Weile. Ja, Meine praktische Frage, du sagst, auch wenn es eiskalt war, im Winter bist du dort auch hingefahren. Ja, im Winter, sogar Weihnachten. Also ich weiß, dass ich sogar Heiligabend, alle eigentlich zusammensitzen unterm Tannenbaum, da stand ich noch. Und dann ist dann auch richtig, sogar Heiligabend ist auf einem Sexparkplatz richtig was los? Eigentlich nicht. Also eher weniger. Aber man trifft doch den einen oder anderen. Ich möchte meine Frage fortführen. Also im Winter, eiskalt. Ja. Wie macht man das? Dann im Auto oder dann auch draußen? Auch draußen. Das stelle ich mir wenig angenehm vor. Ist auch nicht angenehm. Aber es wird auch viel dann in Nebenwegen. Es gibt da also ein großes Waldgebiet. Ja gut, aber da ist es ja auch kalt in den Nebenwegen. Ja, aber dann im Auto. Ach so, im Auto, okay. Dann im Auto, ja. Verstehe. So, jetzt 12 Jahre ungefähr hast du es gemacht. Ja. Das war eine reine Sucht, eine wirklich eine, auch eine Sexsucht. Sucht, das kann man wirklich sagen. Kann man wirklich sagen. So, jetzt, wie bist du davon weggekommen? Ja, das ist eine ganz, ja, wie soll ich mich sagen, eine spirituelle Sache eigentlich. Ah. Und zwar bin ich durch ein Buch, das ich in einer Zeitung gesehen habe von Aya Kema, das war eine buddhistische Nonne. Mhm. Und das Buch habe ich gelesen. Und das habe ich förmlich aufgesogen. Ich habe das alles, ich habe mich da irgendwie verbunden gefühlt und habe gemerkt, die hat ja recht, dass wir hier wirklich in einer Illusion leben. Nicht, dass wir... Dass wir wo leben? In der Illusion. In einer Illusion. So eine, wir nennen das im Buddhismus Samsara. Samsara ist diese Welt, wo wir hier jetzt leben. Nicht? Und das ist ja nicht nur... Ja, ja, ich verstehe schon. Also das ist ja ganz kurios. Du warst so in dieser nenne es mal Außenwelt verstrickt. Mhm. Da liest du ein Buch von einer buddhistischen Nonne. Ja. Und kommst auf einen ganz anderen, auf eine ganz andere Lebensanschauung. Ja, vollkommen. Wie lange hat es gedauert, bis du dann da raus warst aus dieser Sucht? Ja, wie gesagt, ich bin... Also es war ja dann der Höhepunkt sozusagen, dass ich 98 und 99, da war ich so leer praktisch. Hm. Nicht? Also meine Frage ist, als du angefangen hast, das Buch zu lesen, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann raus warst aus der Sucht? 99. Nee, das habe ich schon verstanden. Du hast angefangen, das Buch zu lesen. Ja. So, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann nicht mehr auf den Platz gefahren bist? Was soll ich sagen? Also ich habe das Buch gelesen. Ja, mich interessiert einfach, wie lange das dauert, bis so ein Umdenkungsprozess stattgefunden hat. Oh, das dauert schon länger. Nicht, also bis man das dann wirklich verinnerlicht. Also reden wir jetzt von ein paar Monaten oder wie? Ja, ja. Okay. Das ist richtig. Ein paar Monate. Bist du heute Buddhist? Ich bin heute praktizierender Buddhist. Ich habe meinen Tempel, meinen Meditationsraum, wo ich wirklich jeden Abend, und auch morgens manchmal, wenn Zeit es erlaubt, aber meist abends, da meditiere. Okay. Hast du denn heute auch noch Sex? Nein. Ja. Ich habe also jetzt, wie gesagt, seit 15 Jahren keinen Mann mehr gehabt, kann man sagen. Mhm. Ja. Hat sich das so ergeben oder verbietet deine Interpretation des Glaubens, dir Sex zu haben? Nein, es ist kein sich verbieten. Es ist einfach eine Erkenntnis. Mhm. Es ist eine Erkenntnis, dass es wie jede andere Sucht da auch. Also wir kleben hier fest. Mhm. Nun muss Sex ja nicht unbedingt immer eine Sucht sein. Es kann ja auch im normalen Lebensfluss stattfinden. Schließt du es denn für dich völlig aus, dass du nochmal Sex hast? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt jemanden treffen würde, was eher unwahrscheinlich ist, der auch Buddhist ist und mit dem ich auf einer Ebene bin, weil in unseren Büchern steht immer, man darf sich nicht mit Toren, also die in der Unwissenheit leben, die Natur des Geistes, so nennen wir das, noch nicht erkannt haben. Ah, okay. Und wenn ich mit denen, das wären nur oberflächliche, hohle Gespräche. Ich verstehe. Okay, also interessant, Andreas, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Ja. So habe ich das auch noch nicht gehört, dass jemand aus einer wirklich gravierenden Sexsucht durch das Studium eines buddhistischen Buches herausgekommen ist. Das finde ich interessant. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Ja. Und wünsche dir alles Gute weiterhin, von Herzen. Ja, danke schön. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Der Andreas. Das ist ja interessant. Hier ist Ralf. Ralf ist 18. Guten Morgen. Na, hallo Domian. Na, hallo Ralf. So Ralf, über was reden wir beide? Auch, ja. Auch über Buddhismus? Nee, aber finde ich sehr interessant. In der Tat, ja. Ich wollte mit dir eigentlich über ein Problem meinerseits reden. Mhm. Und zwar mache ich gerade auf einer Berufsschule, also eher im Berufsgymnasium mache ich gerade. Und da bin ich jetzt seit einem Jahr ungefähr. Mhm. Und jetzt ist das halt bei mir so, dass ich, weil ich auch einen Nebenjob habe. Was denn? Ich auch einen Nebenjob. Ja, was für einen? Als Tankwart arbeite ich. Mhm. Also das ist auch in der Nähe hier. Mhm. Und dadurch habe ich halt einen Tag, der geht von 6 bis 0 Uhr. Mhm. Und da bleibt halt dann auch wenig Zeit für Freizeit oder ähnliches. Mhm. Wie sind deine Schulzeiten? Von wann bis wann? Die gehen von 6 bis 16 Uhr. Also um 16 Uhr bin ich wieder zu Hause. Also von 6 Uhr morgens? Ja. Oh. Also muss ich aufstehen um 8 Uhr dann bis 16 Uhr. Okay, bis 16 Uhr. Mhm. Also um 16 Uhr bin ich dann zu Hause, dann habe ich meist noch immer so eine halbe, dreiviertel Stunde. Mhm. Und dann gehst du arbeiten? Ja. Das heißt Berufsgymnasium, heißt das, du musst vorher schon eine Berufsausbildung gemacht haben oder wie ist das zu verstehen? Nee, das ist, also ich habe meinen Realschulabschluss normal gemacht auf einer normalen Schule. Mhm. Und dann bin ich halt, habe ich eine Ausbildung gemacht, das war dann aber nicht für mich. Mhm. Und dann bin ich halt, dachte ich, okay, machst du ein Abitur. Mhm. Ist ja nicht verkehrt. Und dann habe ich mich beim Berufsgymnasium gemeldet, da kann man sich dann halt Fachrichtung aussuchen. Okay. Deswegen das ist ein bisschen spezifischer dann. Ja, okay. Das ist mit Psychologie und so. Ah ja. Wie lange muss man dorthin gehen, um Abitur dann zu bekommen? Das geht 3 Jahre lang. 3 Jahre. Und ein Jahr hast du hinter dir jetzt? Ein Jahr habe ich jetzt hinter mir. Mhm. Okay, verstanden, soweit. So, und diese Kombination halt aus Schule und nebenbei arbeiten ist halt sehr stressig und das macht sich jetzt auch seit kurzem auch gesundheitlich bei mir bemerkbar, dass ich teilweise dadurch Krämpfe kriege im ganzen Körper. Das hat mir, also habe ich jetzt neu beim Arzt erfahren, dass das die Ursache dafür ist. Also meint er zumindest. Mhm. Ja, und jetzt spiele ich halt mit dem Gedanken, dass ich das jetzt nach einem Jahr doch abbreche und dann halt zur Überbrückung irgendwie ein Jahr im Ausland mache. Mhm. Wohin willst du? Also ich würde sehr gerne nach Afrika. Wohin denn nach Afrika? Südafrika ist das dann, aber da muss ich mich noch genau informieren, da habe ich erst einen Beratungstermin nächste Woche. Mhm. Was willst du da machen? Das wäre dann, also eigentlich wollte ich ja mehr also naturschutzmäßig, aber das ist halt da eher knapp, da ist halt mehr Kinderarbeit im Kindergarten oder Krankenstationen, sowas in der Richtung, das ist halt öfter vertreten und sowas in der Richtung würde ich da ganz gern machen. Mhm. Kann man denn die Nebentätigkeit, deine Tankwartsarbeit, kann man die nicht reduzieren etwas? Das ist ja leider der Knackpunkt an der Sache. Und zwar, also ich wohne ja noch bei meiner Mutter. Mhm. Meine Eltern sind geschieden und ich bekomme halt Unterhalt. Mhm. Und der wurde jetzt halt dann mit 18 gekürzt. Mhm. So dass wir, also meine Mutter hat auch Erwerbsminderungsrente, weil die hat Leukämie. Und kann auch dementsprechend leider nicht arbeiten. Ah, also eng mit dem Geld und das heißt, du musst dieses Geld so verdienen. Genau, quasi. Ich finanziere halt mit. Wir haben schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft, von wegen. Aber wenn du nach Afrika gehst, dann kriegst du doch auch nichts. Eben, genau, das ist halt dann die Sache. Da habe ich auch schon mit meiner Mutter drüber gesprochen, wie sie das dann hier geregelt kriegen würde oder ob sie es überhaupt geregelt kriegen würde. Was sagt sie denn zu diesem Afrika-Plan? Also ich habe eine sehr tolerante Mutter, also die steht immer hinter mir. Mhm. Das finde ich echt toll. Und die schneidet halt dafür ihr Leben, also hält sich eher zurück da, lebt ganz sparsam halt. Nee, was sagt sie zu dem Plan, nach Afrika zu gehen und die Schule abzubrechen? Also ja, macht sich halt Sorgen halt drum, dass wir da jetzt irgendwas übersehen würden, was dann mir oder ihr halt auch schaden würde, ihr finanziell und für mich beruflich, zukünftig halt, für die Zukunft. Wie sehe das denn aus? Du würdest eventuell ein Jahr nach Afrika gehen und was auch immer du dann da tust und dann danach? Ja, danach würde ich dann eine Ausbildung anfangen, weil ich muss halt, also wenn wir hier weiter wohnen wollen, wir haben hier schon irgendwie eine sehr günstige Wohnung ergattert. Mhm. Muss ich halt danach auch Geld verdienen, also in Form meiner Ausbildung, da wäre ich auch voll dabei, also ich habe jetzt da schon was halt, das ist nicht das Thema. Was? Du hättest schon was? Also ich weiß, was ich werden möchte. Nämlich, was wäre das? Also auf jeden Fall die Arbeit am Menschen, so Sozialversicherungskaufmann, sowas in der, also. Nun, wenn du die Ausbildung machst, verdienst du ja nun erstmal auch nicht viel Geld. Ja, das würde allerdings dann auch schon reichen. Also, aber das ist ja auch nur so auf 450 Euro Basis, halt ein Nebenjob, ne? Okay, das wäre dann aber nicht mehr als das, was du jetzt verdienst. Nee, das würde ungefähr auf gleich ein bisschen mehr rauskommen. Wie bist du in der Schule jetzt das eine Jahr? Wie sind die Noten? Also, meine Mutter ist halt an Krebs erst erkrankt, hat jetzt ihre Therapie hinter sich gebracht und halt seitdem sie ihre Erwerbsminderungsrente bekommt, seitdem muss ich auch erst arbeiten. Davor war es halt... Ralf, ich hatte dich gefragt, wie du in der Schule bist, wie die Noten sind. Also bevor ich angefangen habe zu arbeiten, war sie gut. Also da war ich sogar besser als vor auf der Allgemeinschule. War ich sehr gut, war ich auch über mich selber erstaunt, weil ich habe mir richtig reingehängt. Aber jetzt halt seit einem halben Jahr... Also sind die nicht mehr so gut, die Noten? Nee, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich hätte es eigentlich, sag ich mal, drauf, aber... Macht dir das Lernen oder das so in der Schule, das Arbeiten eigentlich Spaß? In der Schule oder? Ja, ja, klar. Ja, also eigentlich schon. Also die Leute sind auch super nett. Ralf, ich nehme das sehr ernst, was du da sagst, dass dir das sehr anstrengend ist, was du da gerade machst. Das ist auch anstrengend. Aber meine Intuition sagt mir jetzt, dass ich dir sagen muss, beiß auf die Zähne und zieh das durch. Ich glaube, du wirst dich hinterher sehr ärgern. Ich glaube, dass es super gut ist, wenn du dieses Abi in der Tasche hast. Danach bist du mehr oder weniger ein freier Mann und kannst wirklich entscheiden, was du willst. Na genau, davor habe ich nämlich, das ist in meiner Befürchtung nämlich auch, dass ich mir das halt, wenn ich da jetzt sage, nee, mach ich nicht, habe ich... Genau, und du weißt gar nicht, mit dem Afrika, das ist ja alles noch gar nicht durchdacht, dann ist es ein ganzes Jahr weg. Das klingt vielleicht, du kannst nach Afrika gehen, wenn du ein Abitur gemacht hast. Also, was meinst du, wie viele Leute auch auf Abendgymnasien gehen, die den ganzen Tag 8 Stunden arbeiten und dann abends auch noch aufs Gymnasium gehen und die schaffen das auch? Ich würde versuchen, an deiner Stelle mich so zu trainieren, dass ich das auch will. Wenn man das wirklich will, kriegt man das auch gebacken. Weil das Ziel interessant ist und gut ist, dass du für dich erreichst und auch für deine Mutter. Weil das eine Bombengrundlage für dein Leben ist. Wenn du die Grundlage nicht hast, wird alles komplizierter. Ja, also ich war auch eigentlich sehr stolz darauf, dass ich das in Angriff nehme. Ja, genau. Weil, also aus persönlichen Gründen war ich sehr stolz darauf. Aber wie gesagt, also ich merke halt jetzt, ich würde auch sehr gerne machen, aber ich merke halt auch jetzt auch, wo ich diese Stressattacken, also diese Krämpfe kriege immer, dass das halt auch davon kommt. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie schlimm diese Krämpfe sind. Du machst es ja gerade mal erst ein Jahr. Ich will das nicht kleinreden, das ist anstrengend. Aber manche Sachen im Leben sind einfach anstrengend. Und die sind auch beanspruchend. Und da muss man auch mal ans Limit gehen, an die Grenze. So schnell brichst du nicht zusammen. Immer mit dem Ziel vor Augen, das, was du da erreichen möchtest. Und auch wenn du wenig Freizeit hast, na gut, dann hast du halt im Moment wenig Freizeit. So ist es nun mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, also dass ich so wenig Freizeit habe, das ist mir eigentlich relativ, aber es ist halt anstrengend, dass ich halt, ich muss morgens um 6 aufstehen, einmal um 5:30 schon, muss mich dann fertig machen, das ist schon anstrengend, da den ganzen Tag zuzuhören. Jetzt war ich aufgrund halt dieser gesundheitlichen Beschwerden, war ich die komplette Woche nicht da, ich musste deswegen zu Hause bleiben. Und das ist dann auch noch schwerer, das Ganze nachzuholen, dann deswegen immer. Könnte man denn darüber nachdenken, dass du einen anderen Job als den Tankwartjob vielleicht dir suchst, der dich weniger anstrengt? Das habe ich auch schon probiert. Hast du auch schon probiert? Ja. Das hat nicht geklappt bisher. Nee, im Mangel, also ist natürlich klar, dass die Jobs mit den optimalen Zeiten für Schüler halt am schnellsten weg sind. Aber dran ist man natürlich immer. Aber es ist schwerer, was zu bekommen. Also da bin ich auch immer dran. Ich kann es jetzt natürlich nicht im wirklichen Detail alles zu dir sagen, Ralf, aber so im Groben ist mein Rat, überleg dir das 1000 Mal, bevor du die Schule aufgibst. Ja, genau deswegen rufe ich auch an. Ja, weil ich ganz sicher bin, ich bin fast sicher, fast hundertprozentig sicher, dass du das in ein paar Jahren bereuen wirst. Ich habe großes Verständnis für die Sachen, die du sagst. Und diese Afrika-Nummer solltest du auf jeden Fall machen, aber 2 Jahre später. Pass mal auf, ich möchte gerne gerade, mir machen diese Krämpfe da so ein bisschen Sorgen, die du mir da geschildert hast. Das ist ja doch, das ist ein Ausdruck deines Körpers, dass da was nicht stimmt. Genau. So, da möchte ich gerne, dass meine Psychologin mal ein paar Wochen mit dir drüber spricht. Vielleicht hat die auch noch eine wegweisende Idee. Meine private, so spontan Meinung habe ich dir jetzt gesagt. Okay. Die Lösung musst du natürlich irgendwie für dich selbst einfädeln. Aber so die Grundlinie ist meine private Meinung. Mehr wolltest du ja auch wahrscheinlich gar nicht von mir wissen. Nee, das. So, und das andere, das ist jetzt vielleicht auch eher ein psychologisches Problem, psychosomatisches Problem. Da ruft dich jetzt mal die Claudia an, meine Psychologin, okay? Mhm. Gut, dann legst du bitte auf und dann meldet sie sich gleich bei dir. Alles klar, danke dir, ne? Viel Glück und eine gute Entscheidung wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der Ralf. Die Andrea, 48. Ach. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Andrea, 48, guten Morgen. Ja, ja, hallo, guten Morgen. Es geht um meinen Sohn. Ja. Wo ich mir sehr viel Sorgen drüber mache, weil er keine Arbeit mehr hat. Wie alt ist der Sohn denn? 23. Er hat keine Arbeit mehr? Nein, er hat beim Roten Kreuz gearbeitet, ist er aber auch los. Scheiße gemacht, sage ich mir. Er hat nur einen Abschluss der 9. Klasse, Hauptschule. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ihm jetzt helfen kann, einen Job zu finden. Wie lange ist er jetzt ohne Arbeit? 2 Wochen, 1,5 Wochen. Und warum ist er beim Roten Kreuz rausgeflogen? Zu spät. Man konnte sich nicht auf ihn verlassen. In 30er-Zonen zu schnell gefahren. Mhm. Und wie lange war er beim Roten Kreuz? 4 Jahre, 5 Jahre. Ach doch, immerhin so lange. Ja. Ja. Aber nur auf 400-Euro-Basis, also kein Job, wo er jetzt mal richtig Geld verdient. Ne? Mhm. Ist er faul? Bitte? Ist er faul? Manchmal was bequem. Wohnt er denn bei dir noch? Ja, wieder mal. Die Freundin hat ihn rausgeschmissen, jetzt ist er wieder bei uns. Mhm. Und dadurch leidet natürlich mein Leben mit meinem Mann, unser Sex, unser alles. Also wir gehen da dran kaputt. So schlimm ist es? Ja, mir reicht es. Jetzt muss ich noch sagen, er hat noch einen Bruder, der schwerstbehindert ist, mhm, Pflegestufe 3 hat. Und ich denke mir, dass ich ihn immer mal ein bisschen vorziehen musste. Den behinderten Jungen? Den behinderten Jungen, mhm, weil er mich immer braucht. Und der lebt auch bei euch im Haus, der Behinderte? Ja, den pflege ich selber. Ja, wie alt ist der andere? 21. 21. Mhm. Mhm. Was sagt denn dein Mann zu der ganzen Geschichte? Wir wollen uns einfach mal einen Rat tun, wo wir uns Hilfe suchen können und dem vermitteln können, dass er Arbeit kriegt. Mhm. Also ihr seid ziemlich genervt, ne, merke ich. Oder ja, mit den Nerven runter. Ja, ist richtig. Mhm. Wenn ihr habt wahrscheinlich auch schon einige Male sehr ernst mit ihm gesprochen und ihm zugesprochen. Wie reagiert er denn dann? Was sagt er? Schnell geht das oben raus. Also er wird laut und dann geht er, lässt sich auf einmal nichts mehr sagen. Was wäre denn passiert, wenn ihr jetzt gesagt hättet, nee, pass mal auf, jetzt kümmere dich mal selbst um dein Leben, bei uns kannst du nicht wohnen jetzt? Dann bin ich bang, dass er richtig unter die Räder kommt. Mhm. Hat er denn auch irgendwie Probleme mit Drogen oder Alkohol? Er kifft etwas. Ja. Mhm. Wäre er denn dazu zu bewegen, eine weitere Schulqualifikation zu machen? Ah, das zweimal probiert. Ich muss ehrlich sagen, ich traue es ihm im Moment nicht so. Mhm. Ich glaube nicht, dass er den Ehrgeiz hat, das hier zu schaffen. Er will zwar Arbeit haben, da bin ich schon überzeugt. Allein auch vielleicht nochmal eine Chance mit seiner Freundin zu haben, aber ob das so klappt, Hat er jetzt denn, so nicht. Hat er denn Träume, wenn er mal ein bisschen entspannt mit euch redet? Was? Ja, hat er. Na, nämlich? Hat er. Welche? Mal ein eigenes Kind zu haben. Mhm. Er fährt gerne in Urlaub. Mhm. Gut, also er will eine Familie haben, er will in Urlaub fahren, wahrscheinlich will er irgendwann noch mal ein eigenes Auto haben. Das hat er. Das hat er. Wer finanziert das Auto? Ja, wir. Warum? Damit er zu einer Arbeit kommt und eine Arbeit überhaupt kriegt. Also ihr zahlt die Steuern, die Versicherung, das Benzin, alles läuft jetzt über euch. Fast alles. Die Oma gibt den unten auch immer mal was. Na gut, das ist natürlich alles nicht das Gelbe vom Ei. Nein. Der ist wahrscheinlich auch viel zu verwöhnt von euch. Gehe ich von aus. Ja, weil er das Gefühl hat, irgendwie helfen die alten Herrschaften dann schon irgendwie weiter. Ich glaube, dass man, das sage ich immer hier bei solchen Fällen, dass man da einfach härtere Bandagen auffahren muss, damit er kapiert, dass er für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Ja. Und da muss man, glaube ich, als Vater oder als Mutter auch manchmal Dinge tun, die man gar nicht so gerne tun möchte. Auch wenn es der eigene Sohn ist. Ja. Du hast gerade gesagt, du würdest dich gerne beraten lassen. Ja, wie ich denen jetzt am besten helfen kann, um einen Job zu finden, das ist ja auch sehr, sehr schwierig. Ne? Eigentlich solltest du ihm nicht helfen, einen Job zu finden, sondern der Kerl ist 23, das müsste der alleine in die Hand nehmen. Setz ihm ein Ultimatum, wenn er bis dann und dann, wenn sich nichts ergeben hat, ist das Auto schon mal einkassiert, wird das Auto verkauft. Ja. Damit er einfach ein bisschen Härte auch merkt. Gebt ihr ihm auch Geld jeden Monat, Bargeld? Mal hier 10 Euro zum Tanken, so. Mhm. Aber nicht jetzt großartig da, 50er oder so, das nicht sein. Wie macht er das denn, wenn er jetzt gar nichts mehr verdient? Er ist beim Roten Kreuz rausgeflogen. Wenn er sich was kaufen will, wenn er mal mit seinen Kumpels ausgehen will, woher kommt das Geld jetzt? Er geht wenig raus. Die Kumpels haben selber eine Wohnung. Mhm. Dann besucht er die in der Wohnung meistens. Mhm. Mhm. So raus, Kino oder so, weniger. Gut, aber Klamotten, wer bezahlt die Klamotten? Nee, der hat in letzter Zeit keine Klamotten gekriegt, nein. Ach so. Der muss das anziehen, was er hat. Nein. Ah ja, okay. Mhm. Ja, verstehe. Also, ich finde, da müsste man so einen Plan machen, dass man einfach die Maßnahmen immer mehr verhärtet und strenger macht, um ihn dadurch nicht ihm letztendlich zu schaden, sondern um ihn wach zu rütteln, dass er sein Leben in die Hand nehmen muss. Darüber hinaus würde ich euch aber auch sehr empfehlen, Andrea, zu einer Beratungsstelle zu gehen. Ja. Wohnt ihr in einer größeren Stadt? Nein, ist ein Dorf. Also ein Dorf, aber in der Nähe ist eine Stadt. Ja, ja, okay. Das ja. Gut, dann gucken wir jetzt mal hier bei uns nach in unseren klugen Büchern, was wir euch da empfehlen können. Und dann würde ich dir raten oder rate dir, dass du mit deinem Mann oder du alleine da mal hinfährst, zunächst mal alleine und die Sachlage schilderst und vielleicht ihn sogar das nächste Mal mitnimmst dorthin. Ja. Damit da auch ein bisschen noch eine andere Dynamik reinkommt. Ja. Ja? Gut, Andrea, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, gut, danke schön. Gerne, viel Glück wünsche ich euch. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Hier ist Kerstin. Kerstin ist 39. Guten Morgen, Kerstin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Kerstin. Bin ich ganz erschrocken, dass ich auf einmal drin bin. Kerstin, und was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Es geht bei mir um Angstzustände, Panikattacken und Depressionen. Mhm. Und die habe ich ja seit 20 Jahren, diese Angstzustände. Seit 20 Jahren schon? Ja. Was sind das für Angstzustände? Beschreib sie mal. Das fing eigentlich nur an, dass ich mich vor bestimmten Plätzen gefürchtet hatte, wie eine U-Bahn oder in der Disco, wenn große Menschenmengen da waren. Und auf einmal mutierte das so zur Angst vor der Angst. Also mittlerweile ist es halt so schlimm, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus gehe. Wie lange warst du schon nicht mehr aus dem Haus? Also wenn alleine, komplett auf mich gestellt, war ich jetzt bestimmt seit anderthalb Jahren nicht mehr aus dem Haus. Ach du je. Wie machst du denn das mit Einkaufen zum Beispiel? Ja, ich meine... Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Ja, wer kauft für dich ein? Ja, eine Nachbarin kauft schon mal für mich ein und meine Schwester, wenn sie gut gelaunt ist, kauft sie für mich ein. Und ansonsten gibt es natürlich Online-Supermärkte. Ne? Ja gut, das geht mir. Ja klar, das super geht. Super bestellen. Ja, ja, das ging früher, war es schwieriger für Betroffene. Aber du musst ja auch mal zum Arzt zum Beispiel. Wie geht das? Ja, da muss ich mir dann erstmal Beruhigungstabletten einwerfen, was auch sehr traurig ist, dass ich betäubt quasi dann zum Arzt gehe. Und die kennen mich natürlich alle schon, dass ich nicht im Wartezimmer sitzen muss und bin dann sofort drin und gucke, dass ich auch schnell wieder rauskomme. Mhm. Und dann halt mit in Begleitung, ne, mit meiner Nachbarin oder so. Also alleine schaffe ich das nicht. Fühlst du dich in dem Schutzraum Wohnung denn rundherum wohl? Ja, aber mittlerweile nur noch, wenn ich weiß, dass zum Beispiel meine Nachbarin zu Hause ist. Ach, weil mit meiner Familie, die jetzt um mich herum wohnt, mit der habe ich mich total zerstritten. Die kommen mit meiner Krankheit absolut nicht mehr klar. Die haben mich völlig im Stich gelassen. Mhm. Und ich merke jetzt, dass wenn meine Nachbarin sagt, sie muss wegfahren, dass ich auch einen Panikanfall bekomme. Mhm. Also das wird schon immer schlimmer, kann man sagen. Ich glaube, schlimmer kann es gar nicht mehr werden, weil ich mittlerweile so depressiv davon geworden bin, dass ich, dass mir so langsam die Kraft ausgeht. Mhm. Das ist das zweite Krankheitsbild, das du gerade erwähnt hast, Depression. Ja. War das am Anfang noch nicht so stark mit den Depressionen? Nee, das fing, das ganze Krankheitsbild fing halt wirklich mit den Ängsten an. Und seitdem ich in der Wohnung quasi gefangen bin, sind die Depressionen sehr, sehr stark geworden. Wie machen sich die Depressionen bei dir bemerkbar? Beschreib das mal. Also ich merke, das Lustige ist ja, der Kopf funktioniert ja. Ich besitze die Intelligenz, dass ich weiß, dass ich schon irgendwo in Ordnung bin, aber der Körper, der macht einfach, was er will. Also ich fühle nichts mehr richtig, ich kann mich nicht mehr freuen, ich bin nur noch am Weinen. Mhm. Ich kann mich an nichts mehr erfreuen. Also alles ist traurig und ich bin auch total kraftlos, ne? Also ich schaff's kaum, irgendwas zu machen. Was überhaupt in diesem Leben, wie du mir das jetzt gerade geschildert hast, was ist noch ein bisschen besetzt mit Freude? Ich wollte ja nicht weinen. Die einzige Freude ist meine Tochter, die aber bei meinem Ex-Mann wohnt, weil ich es halt nicht schaffe, sie zu versorgen. Sie ist 8. Ach, sie ist 8, so klein noch. Mhm. Ja. Mhm. Und ich bin von da weggezogen, wo wir gewohnt haben nach der Trennung, weil ich mich hier in Köln in der Klinik habe behandeln lassen. Mhm. Und dann mit Kinderpsychologen und mit Ärzten und mit ihr selber haben wir dann auch gesprochen, dass sie da besser aufgehoben ist. Ihr geht's gut und dafür stecke ich auch zurück, ne, dass sie glücklich ist. Besucht sie dich denn manchmal? Ja, ich habe sie jedes zweite Wochenende und immer in den Ferien bei mir komplett. Ach so, das ist ja dann wirklich schön und eine Freude für dich. Ja, sie wohnt halt nur 170 Kilometer entfernt. Und weißt du, dann bin ich wieder auf andere angewiesen, die mein Kind abholen. Mhm. Und das ist für mich ganz schlimm, immer wieder jemanden fragen zu müssen. Jetzt hast du gerade gesagt, du warst in Köln in einer Klinik schon. In einer Psychiatrie? In einer psychosomatischen Klinik. Ja. Also ich war insgesamt in 7 Kliniken. In 7 Kliniken schon. Wegen der Ängste und auch wegen der Depression. Genau. Und das hat nichts geholfen? Nee, es hat nichts geholfen. Also in erster Linie wird einem ja mit Tabletten geholfen und am Anfang dann auch mit tollen Gesprächen. Und jetzt war ich in der Klinik in Köln. Ich möchte jetzt auch die Klinik schlecht machen, deshalb sage ich den Namen jetzt nicht. Nee, muss ja nicht. Genau. Da haben die Psychologen halt wirklich alle 2 Wochen gewechselt. Mhm. Und ich war insgesamt 8 Monate da, erst stationär, dann in der Tagesklinik. Und ich hatte wirklich ständig wechselnde Psychologen. Und für mich ist es ja wichtig, ich brauche ja eine Verhaltenstherapie, dass dieses Rausgehen wieder zu lernen, um einfach wieder Sicherheit zu bekommen für mich. Mhm. Und das wurde also überhaupt nicht gewährleistet. Mhm. Dann bekam ich noch den Norovirus da. Ach du lieber Gott. Und war 8 Wochen dann in Quarantäne. Gott, das war ja dann alles ganz schlimm. Das war eine Katastrophe. Mhm. Es hat also nichts geholfen. Mhm. Und deshalb bin ich auch jetzt langsam wirklich verzweifelt. Nimmst du denn im Moment auch Medikamente ein? Ich nehme ohne Ende Medikamente ein. Und das Schlimme ist ja, dass ich durch diese Medikamente unfassbar zugenommen habe, was mein Selbstbewusstsein völlig zerstört hat. Also da leide ich immens drunter. Das heißt, es kommt ein Problem zum anderen. Es ist auch das Problem der Übergewichtigkeit da. Es ist einfach eine komplett Riesenbaustelle. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch greifen soll, wo ich überhaupt noch anfangen soll. Wäre denn ein weiterer Klinikaufenthalt nochmal denkbar für dich? Das Schöne ist, dass mir der Professor der Klinik gesagt hat, ich wäre austherapiert. Mhm. Die haben mich auch mit zu den Studenten genommen, um vor den Studenten über meine Krankheit zu erzählen, weil ich so intelligent und kommunikativ bin. Mhm. Und ich bin wirklich so entlassen worden mit den Worten, einem Menschen, der es nicht so gut verstehen könnte, also quasi auf gut Deutsch, einem etwas blöderen Menschen könnten wir jetzt noch helfen, aber ihnen nicht. Sie sind austherapiert. Auf Wiedersehen. Das heißt, wir überlassen Ihnen Ihr Schicksal und machen Sie jetzt, was Sie wollen. Die Medizin kann Ihnen nicht mehr helfen oder die Psychologie. Ganz genau. Das ist ja sehr ermunternd. Das ist total ermunternd. Mhm. Und deshalb sage ich ja, mir geht die Kraft aus. Dann bin ich zum Hypnotiseur gegangen. Man legt ja in alles irgendwie so seine Hoffnung. Ja, ja, klar. Man greift zu den verrücktesten Sachen. Zum Hypnotiseur, was hat das gebracht? Ach, um Gottes Willen. Was hat der gemacht? Da war ich 3 Tage lang hintereinander, jeweils 5 Stunden. Das hat mich auch 3.000 Euro gekostet. Er hat mir auch versprochen, dass ich danach also quasi geheilt rausgehe. Der war auch mal bei RTL, beim RTL. Und da habe ich natürlich schon irgendwie Hoffnung gehabt. Der hat mit mir EMDR gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Nee, was ist das? Das ist, das wird zum Beispiel bei Kriegstraumapatienten angewendet. Das ist, da bewegst du den Finger so nach links und rechts und musst mit den Augen folgen. Mhm. Und angeblich soll dann das Trauma aus dem Körper verschwinden. Mhm. Und er hat mit mir eine Rückführung gemacht. Ich habe mich auch irgendwo in einem anderen Leben gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das real war oder nicht. In welchem Leben hast du dich gesehen? 1572 als Anna auf dem Berg im Engadin. Ja, okay. Aber es hat dir ja nichts gebracht, dass du mal Amme im Engadin warst. Nee, hat mir gar nichts gebracht. Außer, dass ich meinen Mann da verloren habe durch eine Flut. Keine Ahnung. Aber kurze Frage noch zu dieser Rückführung. Ist man dann wie in so einem Traum in dieser wirklichen Welt, jetzt 15. Jahrhundert, Engadin, fällt man da so richtig rein in diese Welt, in der Fantasie? Das ist wirklich krass. Man wird einfach auch erstmal ganz schwer, wenn man da in diesem Stuhl halt liegt. Mhm. Und ich bin einfach so ein Realist. Ich habe da nicht so wirklich dran geglaubt. Mhm. Aber ich merkte, also ich war da, ich habe mir auch zugehört, wie ich erzählt habe, wo ich auch dachte, was erzählst du da eigentlich von Schwachsinn? Aber ich habe mich wirklich auf dieser Alm gesehen, mit einem Eimer in der Hand und einer Kuh und ich habe mich da echt gesehen. Wie erklärst du es dir? Tja, das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich wirklich schon mal gelebt, aber das löst ja jetzt im Endeffekt nicht meine Probleme. Nee, genau, das ist jetzt auch dann völlig egal, ob du schon mal gelebt hast oder nicht. Es geht ja um das jetzige Leben, ne? Also viel Geld bist du losgeworden, hat nichts gebracht und du stehst nach wie vor da und sagst, man muss mir helfen, aber keiner hilft mir. Ja, ich möchte bitte Hilfe und ich schreie nach Hilfe und meine Familie und aber die haben sich so vor mir abgewandt. Kerstin, ich kann dir nur anbieten, dass wir vielleicht hoffen können auf unser Publikum. Mhm. Dass vielleicht jemand, der hat dich jetzt gehört und jemand, der sich in diesem Bereich gut auskennt, kann das sicher schon auch ganz gut einschätzen, nachdem er dich gehört hat. Wenn jemand eine Idee hat, bitte mailt uns doch. Wenn jemand eine Idee hat für Kerstin, was sie machen könnte, wohin sie gehen könnte, etwas Seriöses bitte. Bitte keine Hypnotisierungsgeschichte nochmal. Und bitte nicht nochmal in die Klinik, weil wirklich von Körbeflechten und Mandalas malen habe ich auch wirklich die Nase voll. Genau, es muss was Solides und Handfestes sein. Und was bitte nicht so 10.000 Euro kostet, das kann ich dann auch nicht bezahlen. Genau. Also das kann ich jetzt anbieten und frage eben mein Publikum, wer eine Idee hat, bitte mailt uns. Wir reichen das natürlich sehr gerne und sehr schnell an die Kerstin weiter. Ich kann dir natürlich auch noch meine Psychologin geben. Ich meine, schaden kannst ja nicht. Du bist schon sehr, sehr versiert mit Psychologen. Aber lass uns jede kleinste Chance jetzt nutzen. Vielleicht hat sie noch eine Idee oder irgendwie einen Geistesblitz, der dir vielleicht helfen könnte. Ja, super. Total lieb. Ja, so machen wir es. Dann, liebe Kerstin, dann hoffe ich, dass irgendwas passiert, dass wir oder das Publikum dir helfen kann. Mhm. Und du legst auf, Claudia ruft dich gleich an. Ich danke dir von Herzen. Ich drücke die Daumen, wirklich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1.38 Uhr, ihr Lieben, haben wir. Tiefe Nacht. Und hier ist Doris. Doris ist 56. Guten Morgen, Doris. Guten Morgen, Jürgen. Jetzt bin ich total baff. So. Weil das so schnell ging, ich bin mir bald der Hörer aus der Hand gefallen. Ich bin auch ganz baff, dass du da bist. Ja, das ist meistens so, wenn man anruft. Das ist so. Doris, um was geht's denn bei dir? Es geht darum, bei mir ist Brustkrebs diagnostiziert worden. Mhm. Das erste Mal dieses Jahr im Juni. Ich habe dann die Brust entfernen lassen, die rechte. Mhm. Jetzt hat sich ein Rezidiv gezeigt. Mhm. Das heißt, es ist wiedergekehrt an der Stelle, wo operiert wurde. Es wird jetzt da auch wieder operiert am 12. 12. muss ich rein. Also obwohl die Brust schon weggenommen wurde, ja, ist an der ist Stelle noch jetzt stehen geblieben und da Ach, wird noch was gemacht. Und aber worum es mir geht, ist A, dass ich mich mit der Sache beschäftige, ist natürlich klar. Ich bin im Moment auch in einem Loch, das ist auch klar. Mhm. Aber ich bin selber vom Beruf Krankenschwester und ich bin da schon, also sagen wir mal so, ich bin nicht gefährdet, dass ich mich jetzt direkt vom Balkon springe. Ja, ja. Aber womit ich mich beschäftige, ist im Moment mit dem, wenn das so weitergehen sollte, man spinnt ja dann so ein bisschen weiter, dass ich dann gerne mein Leben selber in die Hand nehmen möchte. Und da bin ich dann bei der Diskussion, die im Moment da bei der Politik abgeht, wo ich dann echt sage, oh Herr, lass Hirn regnen. Mhm. Also weil, es geht um die aktive Sterbehilfe. Genau, weil diese Steine, was die da alles auf den Tisch bringen, ich frage mich, welches Geisteskind sind die eigentlich? Gehen die eigentlich wirklich mit Scheuklappen durch diese Welt? Na gut, wir dürfen die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Nein. Es gibt ja einen Gesetzentwurf von dem Bundestagsvizepräsidenten Hinze und dem SPD-Politiker Lauterbach. Genau. Die beiden wollen ja, dass der assistierte Suizid, also die unterstützte Selbsttötung, legalisiert wird. Und das ist ein Riesenschritt für Deutschland. Das ist schon mal ein wahnsinniger Schritt. Aber wenn du dann in dieser Situation jetzt so drin steckst wie ich, ne? Mhm. Dann kriegt das Ganze ein anderes Gesicht. Absolut, das kann ich verstehen. Wobei du ja Gott sei Dank noch hoffentlich lange, lange, lange nicht an diesem Punkt kommen wirst. Aber du machst dir natürlich Gedanken darüber. Ich mache mir Gedanken, zumal ich auch im Hospiz so ein bisschen Erfahrung mal sammeln durfte. Mhm. Und dass ich nicht hier von böhmischen Dörfern rede, wo ich keine Ahnung von habe. Du bist selbst Krankenschwester. Das heißt, du hast viele Menschen schon sterben sehen. Richtig. Hast du viele Menschen qualvoll sterben sehen? Das auch. Ich komme aus dem Intensivbereich, innere Intensiv, und da ist jemand, der die Station wieder lebend verlässt. Das ist nicht so häufig. Nun sagen ja alle Gegner dieser Variante der aktiven Sterbehilfe, das sollte man nicht machen. Dafür sollte man die Palliativmedizin ausbauen, die Hospizbewegung unterstützen. Was entgegnest du diesen Leuten? Also was ich diesen Leuten entgegne, ist halt, das hört sich alles so ganz toll an. Aber im Endeffekt wird da nicht das geleistet, was die Leute sich darunter vorstellen, weil die Palliativmedizin einfach viel zu überfordert ist. Es gibt viel zu viele alte Menschen auf dieser Welt, bei uns in Deutschland jetzt, und viel zu wenig Leute, die wirklich definitiv diese Palliativausbildung leisten, diese Arbeit leisten können. Naja, deswegen, weil dazu gehört nicht nur die Ausbildung, sondern dazu gehört auch das Menschliche. Aber das ist ja genau das Argument der Gegner der aktiven Sterbehilfe, dass sie sagen, wir müssen viel mehr dort investieren und viel mehr anbieten, damit die Leute erst gar nicht in den Wunsch hineinkommen, sich töten lassen zu wollen. Das mag für manche mag das wirklich zutreffen. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Dame gesehen, im WDR habe ich den Bericht gesehen über eine Dame, die zu Hause gepflegt wurde, die dann merkte, dass sie der Familie zur Last fiel und ständig abgebaut hat, seit 3 Monaten im Hospiz, aufblüht wie eine Rose. Mhm. Das mag's geben, Domian, genau das ist es ja, dieses Abwägen. Ist das wirklich noch lebenswert oder ist, dieser Gedankenwust, den man sich da macht. Moment, ist das jetzt wirklich so oder spinne ich oder habe ich doch noch einen Funken? Mhm. Was ist, wenn ich mich zu früh entschieden habe? Genau. Aber wenn man dann noch diese Steine zusätzlich in den Weg gelegt bekommt und dann noch ausweichen muss in eine Atmosphäre oder in ein anderes Land, das finde ich noch viel schlimmer. Ja, das finde ich auch sehr diskriminierend, dass die Menschen, die das in Anspruch nehmen wollen, dann schwerst krank noch mit dem Zug oder mit dem Auto in die Schweiz fahren müssen, um das dann dort in Anspruch zu nehmen. Zu Ende zu bringen. Genau. Hast du denn, du bist nun vom Fach, du kennst dich sehr gut aus, hast du denn für dich schon mal dir so in Gedanken so ein Szenario ausgemalt, Ab dem Punkt würde ich die Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen? Ja, also ich habe jetzt mit meiner Freundin darüber gesprochen und habe dann zu ihr gesagt, ich nehme ja auch Morphium, weil ohne Morphium kann ich mich überhaupt nicht bewegen. Mhm. Weil, wie gesagt, durch den Unfall, die Verletzungen, das geht einfach nicht. Das ist ein Ist-Zustand und das wird sich nicht ändern. Moment, kurze Zwischenfrage. Durch den Unfall? Ich hatte 2012 einen schweren Verkehrsunfall. Ach, das auch noch? Ja, ich habe also im Koma gelegen mit Polytrauma dritten Grades, mit Schädelhirntrauma. Mhm. Habe mich so weit wieder hochgearbeitet. Also das Morphium musst du wegen des Unfalls, wegen der Nachfolgen wegen der Schmerzen. Nicht wegen der Krebserkrankung nehmen? Nein, wegen der Krebserkrankung nehme ich nur eine Antihormone und meine Chemopillen. Okay, wir waren bei der Frage. Für mich würde ich es so machen, wenn ich merke, dass trotz des Morphins und wenn ich weiß, wenn ich die Bestätigung bekäme, dass der Arzt sagt, passen Sie mal auf, da ist jetzt nichts mehr zu machen, wir können das, dann würde ich wirklich sagen, so, dann gehe ich nach Holland. Mhm. Wir machen eine kleine Zusammenkunft, eine Feier sozusagen. Mhm. Ich bekomme eine Infusion mit der Musik oder mit Filmen, die ich gerne hören möchte. Mhm. Mit den letzten Leuten, die ich gerne um mich herum haben möchte. Wo ich in Ruhe gehen kann. Wo alle die bei mir sind, die ich gerne habe. Wo die Musik gehört wird, die ich gerne höre. Mhm. Und wo ich dann wirklich auch ruhigen Gewissens sagen kann, du hast wirklich alles Menschenmögliche getan. Ich muss mir keine Vorwürfe machen. Du hast gerade deine Freundin erwähnt. Ja. Lebst du in einer lesbischen Beziehung? Nein. Ich war verheiratet und bin jetzt seit 7 Jahren Witwe. Ja. Und bin seitdem ohne Beziehung. Und Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Der ist jetzt, der wird jetzt demnächst Vater. Mhm. Weiß der von deinen? Der weiß, der ahnt das. Und ich habe gesagt, weil wir sind zwei, es ist ein Sohn von mir, wir sind zwei sehr starke Charakteren. Und wenn wir dann so mit so psychischen Sachen aufeinanderprallen, dann knallt es. Aha, das heißt, er ist nicht so deiner Auffassung? Nein. Das bedeutet, ich kann aber sehr gut schreiben und ich habe ihm dann angeboten, ihm einen Brief zu schreiben und dass er sich den in Ruhe durchliest. Und darauf hat er sich eingelassen. Oh, okay, um deine Argumente niederzuschreiben. Genau, und um meine Argumente niederzuschreiben, um ihm auch zu zeigen, dass das nicht eine Entscheidung ist, die aus Willkür getroffen wurde. Und die nicht leichtfertig getroffen wurde. Genau, das. Du bringst es auf den Punkt. Weil es ist verdammt schwer, über sowas zu reden und den Leuten ganz klar zu machen, dass das nicht einfach nur mal ist, so ich bringe den Müll runter. Ich glaube, also das ist meine Erfahrung auch mit Menschen hier in der Sendung, mit denen ich gesprochen habe, die aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen, dass die alle sehr intensiv darüber nachgedacht haben. Einige waren auch schon in einem weit fortgeschritteneren Krankenstadium, als du es jetzt bist. Ja. Ich habe noch mit keinem einzigen gesprochen, wo ich den Eindruck hatte, ach, der macht das jetzt fahrlässig oder der geht leichtfertig mit dem Thema um. Nein, es war alles sehr durchdacht. Genau. Und weißt du, Domian, ich habe die Angst, guck mal, jede Narkose ist ja auch ein Eingriff. Und gerade weil bei mir die Immunabwehr so runtergesetzt ist. Mhm. Wenn ich jetzt in Narkose komme und ich gesetzt den Falle, ich würde nicht mehr wach. Mhm. Oder ich werde wach und bin noch bekloppter, als ich sowieso schon bin. Ich meine, da können die Leute mit umgehen. Das war ein Scherz. Also du darfst jetzt ruhig lachen. Ja, ich habe es verstanden. Natürlich. Ja, also dann möchte ich, dass das alles in sicheren Tüchern ist. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe. Doch eine Frage, damit ich mir noch so ein Bild von dir machen kann. Ja. Also die Krebserkrankung hast du gerade richtig beschrieben. Den Unfall hast du nur angedeutet. Welche Nachwirkungen des Unfalls hast du denn? Kannst du zum Beispiel noch dich normal bewegen? Kannst du gehen? Also ich kann stückchenweise gehen, ich muss mehr gehen und stehen und liegen abwägen. Ich habe einen ständigen Begleiter, das ist mein Rollstuhl, das ist den nenne ich Fridolin. Dadurch geht der Umgang mit diesem Ding viel leichter. Welche schweren Verletzungen hattest du denn? Ich hatte, wo soll ich denn anfangen? Ja, der Kopf, die Wirbelsäule, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Rippenserienfrakturen, Hämothorax, Pneumothorax. Ach du je, also richtig, das volle Programm. Die Hüfte, die inneren Verletzungen, bis auf die Niere, Weichteilverletzungen dritten Grades, also. Das war ein Autounfall? Ja, ich habe mich mit einem LKW angelegt. Mhm. Das klingt sehr, das klingt sehr dramatisch. Und dann jetzt auch noch die Krebserkrankung. Ja. Das geht ja auch auf die Psyche. Das geht natürlich auf die Psyche. Ne? Das ist ganz klar. Und also Doris, ich danke dir, dass du zu dieser Thematik angerufen hast, weil vielleicht weißt du das ja auch, mir liegt es auch sehr am Herzen, dass wir eine Gesetzesänderung bekommen in Deutschland. Eben. Ich finde, es ist dringend nötig, einfach wegen des Selbstbestimmungsrechts des Menschen. Ich finde, dass ein jeder das Recht haben sollte, darüber selbst zu entscheiden, wann er gehen will oder wann er nicht gehen will. Und ich möchte da auch keine Bevormundung von Seiten der Ärzte hören. Genau. Ja. Genau, das ist es nämlich. Und weil es eben, wie gesagt, der 12.12. ist der Tag, wo ich operiert werde und wann ich mir halt andere Gedanken mache, bedingt aus der Vergangenheit, die ich habe. Mhm. Und da. Dennoch, bei allem Einvernehmen, das wir beide haben, wünsche ich dir natürlich, dass diese Krebserkrankung jetzt in den Griff zu kriegen ist. Und dass du doch noch viele, viele Jahre mit guter Lebensqualität wirst leben können. Natürlich. Ja, ich möchte ja auch ein bisschen meine Lieben noch ein bisschen ärgern. Ne? So, also, genau. Das macht ja auch Spaß. Und ja, eben. Vor allen Dingen, wenn man dann so hinterrücks sich kaputt lachen kann. Ne? Genau. Liebe Doris, ja, eben. Danke okay. für deinen Anruf. Ich wünsche dir von Herzen wirklich alles Gute und drücke die Daumen, dass der Krebs, dass er den in den Griff bekommt. Mache ich auf jeden Fall. Und danke und weiter so. Dankeschön. Tschüss, Doris. Jo, bitte. Tschüss. So, hier ist Gerda. Gerda ist 63. Guten Morgen, Gerda. 63, ja. Ja, guten Morgen, Gerda. Guten Morgen, Herr Domian. Ja, als ich der Roland mit Domian, also gemeldet hat, Roland und Domian, und dann habe ich gedacht, es ist doch nicht Ihre Stimme, aber jetzt ist es Ihre Stimme. Ja, dürfen wir uns duzen? Ja. Sehr gut. Liebe Gerda, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe durch einen Priester als erwachsene Frau in Verbindung mit der Beichte im Beichtzimmer sexuellen Missbrauch erfahren. Und habe das jetzt vor ein paar Wochen endlich auch mal bei der Polizei angezeigt. Wie lange liegt das zurück? Also das hat angefangen, da hat er mich wie so einen guten Freund in meiner Wohnung besucht. Das war 1993 und ein paar Jahre später ist es dann in der Beichte, wie das in der Beichte dann, wie er dann sich ausgezogen hat in der Beichte. Im Beichtzimmer, nach der Beichte, hat er gebetet, Jesus, nimm mich als Kanal. Und dann zieht er sich aus und dann hat er mich nur einfach so in den Arm genommen. Er hat sich ganz nackt ausgezogen? Er hat sich ausgezogen. Ja, er hat sich ganz nackt ausgezogen. Das weiß ich nicht mehr, ob es da ganz nackt war. Aber er hat gesagt, Jesus, nimm mich als Kanal. Ja, Jesus, nimm mich als Kanal. Und dann zieht er sich aus. Und was hat er dann weitergemacht? Dann war es immer nur so, dass ich in seinen Armen lag. Und er hat mich auch, er muss mich auch immer ausgezogen haben. Auf jeden Fall lag ich in seinen Armen. Konnte ich ja nichts Schlechtes dabei erkennen. Aber er hat ja immer vorgegeben, dass er Auftrag von Gott hat und wir immer von Gott gesprochen haben. Es geht ihm nur um Gott und Jesus. Ach so, du hast ihm das geglaubt mit dem Kanal und deshalb hast du dich auch ausziehen lassen von ihm. Weil ich war ja schon, er war sehr, sehr autoritär und es ging ihm immer nur um Gott und so. Aber jedenfalls ist es nicht einfach zu verstehen. Aber du warst immerhin damals auch schon so um die 40, ne? Ja, war so, ich habe ja eine sehr, sehr schlimme Ehe hinter mir, wo mein Mann, dem ging es immer nur um Sexualität, Sex und Geld. Und der wollte dann sogar, dass er seine Freundin in unserem Haus wohnen lässt und so. Und dann habe ich die Scheidung eingereicht. Also dann habe ich nicht mitgemacht. Also ich habe eine schlimme Ehe hinter mir. Okay, erzähl mir mal weiter in dem Beichtzimmer, was dann weiter geschehen ist. Ja, dann lag ich einfach immer nur so in seinen Armen und am Anfang war es so, dass sein Penis zwischen meinen Brüsten, also er muss wohl, ich habe eine gute Oberweite, das muss wohl für ihn was Besonderes sein, aber das habe ich damals nicht erkannt und eines Tages, und wie gesagt, als aber Moment, ich muss unterbrechen, das hast du nicht erkannt, dass sein Penis zwischen deinen Brüsten war? Nein, ich konnte nicht erkennen, dass das nicht richtig ist, was er macht. Ach so, warum eigentlich nicht? Ja, das ist wirklich nicht einfach zu verstehen, weil ich ja schon 2 Jahre auf das, was ich in meiner Ehe erlebt habe, konnte ich mir so lange nicht verzeihen. Und bei ihm habe ich, ja, und dann kommt es ja noch dazu, was vielleicht, weil ich habe ja, ich habe ja in meiner Ehe, habe ich ja schon Psychologen aufgesucht, ne? Und ich habe immer gespürt, nachdem ich geschieden war, irgendwas stimmt bei mir nicht. Das konnte kein Psychologe rausfinden. Mhm. Und er hat durch seine Beichten, so wie er in den Gebetskreis und bei der Eucharistie, immer auch selbst in der Kirche, in der großen Kirche frei gepredigt hat, und so viele Leute sind da zu ihm hingekommen. Und dann habe ich war immer zwar sehr wachsam aufgrund dessen, was ich schon hinter mir hatte. Aber der hatte wahrscheinlich eine besondere Art, so dich einzuspinnen. Ja, nicht dich, nur mich. Oder auch andere. Also der hat eine, also ich glaube, dass ich nicht, also erstens mal ist es ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige war. Mhm. Und was hat mir jemand gesagt, der hätte eine unheimliche Überzeugungskraft. So, was ist weiter passiert in dem Beichtzimmer? Ja, und wie gesagt, und eines Tages in dem Beichtzimmer, da ging er auch so richtig zur Sache, und da war ich erst überhaupt einmal in der Lage zu reagieren. Mhm. Ich als beichtendes Beichtkind, wenn ich mal so sagen darf, ja, ne? Ja. Zu reagieren, als ich in den Gebetskreis bin, da war mein Glaube ja ein kleines Pflänzchen. Mhm. Auf jeden Fall eines Tages konnte ich überhaupt erst mal reagieren, wie es so zur Sache ging. Und dann habe ich tatsächlich, ich als Beichtkind, sage ich mal so, dem großen Priester, der so autoritär und immer nur von Gott geredet hat, konnte ich dann mal reagieren. Habe ich gesagt, sag mal, ist denn das überhaupt vor Gott recht, was du da tust? Ja, ja. Und dann sagte er, hab Vertrauen. Hab Vertrauen. Ja, habe ich vertraut. Ja. In diesem großen autoritären Priester. Ist es denn auch zum Geschlechtsverkehr gekommen? Und dann ist es zum vollendeten Geschlechtsverkehr gekommen. Wie oft ist es dazu gekommen? Also das lief ja über Jahre hinweg, insgesamt vielleicht 10 Mal. Das ist ja unglaublich. Ja, aber das ist wirklich unglaublich. Und wie gesagt, ich bin ja erst, bei mir hat es ja erst Klick gemacht. Ich habe auch, wenn er irgendwas gesagt, er hat immer gesagt, du mit deiner Wahrheit. Ich habe mich gewehrt, dass er hat ja von der Wahrheit gepredigt, ne? Und hat er mir die Wahrheit ausgeredet, aber 20% hat er wirklich geschafft, mir die Wahrheit auszureden. Wie kam es denn dann, dass dann irgendwann Schluss war? Dass es Schluss war, er hat mir sogar zu einer zweiten Ehe geraten, und in der zweiten Ehe, kaum war ich, der Mann war unheimlich charmant, so ich habe noch gedacht, jetzt fängt das große Glück meines Lebens an, und kaum war mir verheiratet und da hat er sein wahres Gesicht gezeigt, und dann bin ich also wirklich vor dem Mann um mein Leben gelaufen, und dann war ich in so etwas Ähnliches wie im Frauenhaus, und da kam eine Freundin zu mir, die war auch bei ihm bei der Beichte, und dann ist die von der Beichte von ihm schnurstracks zu mir gekommen, hat mir erzählt, was er bei ihr über mich gesagt hat, und dann hat es bei mir geklickt, weil er bei mir ganz was anderes erzählt hat. Und du hast jetzt oder überlegst, diesen Mann anzuzeigen? Ja, den habe ich ja. Aber der Staatsanwalt hat es jetzt abgelehnt. Dann habe ich Beschwerde eingelegt. Inzwischen habe ich ja auch einen Anwalt eingeschaltet, weil sich die katholische Kirche total unverschämt verhält. Wir wissen ja aus den Medien, wie sie mit dem Kindesmissbrauch umgegangen ist. Also ich getraue mir zu sagen, ich habe das so erlebt wie ein Kind, das also... selbst als erwachsene Frau ist es mir so gegangen mit dem Priester, wie ein Kind, der seinem Vater vertraut und der es missbraucht. Ist dieser Priester noch in Amt und Würden? Jetzt ist er erst, hat sich eine weitere Frau, der hat immer noch so seinen eigenen kleinen Gebetskreis. Das hat seine Mitbrüder, die kommen anscheinend nicht gegen ihn an oder sind zu feig oder was. Die obersten sind ja unmöglich. Aber er ist mittlerweile auch ein älterer Mann schon. Er ist ein älterer Mann, vor zwei Jahren etwa ist mir eine Frau begegnet und die hat mir gesagt, hat er noch anscheinend noch so einen kleinen Gebetskreis und da ist jetzt eine Frau, die hat er aus dem Gebetskreis rausgeschmissen und die hat sich das nie gefallen lassen und hat sich dann bis nach Rom gewandt und jetzt haben sie ihn endlich versetzt. Mit welcher Begründung hat der Staatsanwalt das abgelehnt? Der Staatsanwalt hat es mit der Begründung abgelegt, weil ich habe ja bei der Vernehmung bei der Polizei habe ich ja ganz ehrlich gesagt, wie es war. Und dann hat die mich gefragt, ob ich da mal gesagt habe zu ihm, wenn er so zugange ging, dass ich das nicht will. Und das ist es, daran macht es der Staatsanwalt. Da hängt er das. Wahrscheinlich sagen die, du warst eine erwachsene Frau und warum hast du nicht gesagt nein? Weil dass ich das nicht will, das war ja meine Grundhaltung. Ja, ich verstehe schon. weil ich habe ja wirklich geglaubt, er handelt im Namen Gottes. Mhm. Aber du bist jetzt, Gerda, entschlossen, weiter zu kämpfen. Ja, das ist jetzt die Frage. Letzte Woche Mittwoch hatte ich einen Anwaltstermin, da hat mir das der Anwalt gesagt, dass der Staatsanwalt da gibt's keine, also der rechtlich, da, also dass der Staatsanwalt... Gerda, ich muss mal eben dazwischen, ganz unhöflich dazwischen gehen, weil ja, die Sendung ist jetzt vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, ich bitte dich aufzulegen und wir klingeln gleich bei dir wieder durch, okay? Okay. Bis gleich. Gut, vielen tschüss, Dank. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke, morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.